baut die prächtigsten Paläste. Ihr sucht das höchste Ehrenamt. Ihr kleidet sich aufs Beste in Purpur, Gold, in Silber, Seid und Sand. Sein Name soll vor allen in jedem Teil der Welt erschallen. Sein Hochmutsturm soll durch die Luft bis an die Wolken dringen. Ihr trachtet nur nach hohen Dingen. Und denkt nicht einmal dran, wie bald noch diese Gleitung. Oft bläset eine schale Luft den stolzen Leib auf einmal in die Gruft. Und da verschwindet alle Pracht, womit der arme Erdenwurm hier in der Welt so großen Staat gemacht. Ach, solcher eitler Tand wird weit von mir aus meiner Brust verbannt. Was Christen wahren Ruhm und wahre Ehre gibet, und was mein Geist, der sich der Eitelkeit entreißt, anstatt der Pracht und Hoffart liebet, ist Jesus nur dieser soll's auch ewig sein. Gesetzt, dass mich die Welt darum für töricht hält.